Doch erst im Neolithikum mit der Landwirtschaft sehen wir an den Skeletten, dass Frauen besonders hart arbeiten müssen, schränkt Olaf Jörris ein. Im Mesolithikum sehen wir noch keine institutionelle Trennung zwischen den Geschlechtern. Ohne Frage hat mal eine Frau etwas anderes gemacht als ein Mann. Aber das ist eine Frage von Individuen und keine strukturelle soziale Ungleichheit. Eure Heldin hat doch auch Mikrolithen dabei, ergänzt Sabine Gorzinski-Windhäuser. Sie wird also Pfeile und einen Bogen besessen haben. Da aus Holz haben die sich nicht erhalten. Das ist Jagdbewaffnung. Ähnliches kennt man aus anderen mesolithischen Gräbern. Die Frau von Beckerskog aus dem südschwedischen Schonen, auch sie eine Zeitgenossin der Schamanen, hatte eine Jagdausrüstung im Grab, weshalb man sie ebenfalls lange für einen Mann hielt. Trotzdem haben wir Indizien, dass im Mesolithikum die Geschlechterbeziehungen in Bewegung geraten sind. Wie war das denn vorher im Jungpaläolithikum, bei den Eiszeitjägern? Wir haben archäologisch keine Indizien dafür, dass Gender eine Rolle spielte, sagt Gorzinski-Windhäuser. In den kleinen Gruppen herrscht ein hohes Maß an Flexibilität. Das war das Überlebensgeheimnis. Und es existieren zahlreiche Belege für die starke Rolle von Frauen. Ungerechte Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern waren kein Thema. Aber unter den sich ändernden Lebensbedingungen wandelt sich auch das. Im ausgehenden Eiszeitalter, im Übergangshorizont zum Mesolithikum, haben wir um 12.200 vor Christus in Oberkassel vermutlich das erste Grab einer Frau und eines Mannes in jener Konstellation, die wir heute als klassische Paarbeziehung bezeichnen. Da ist der Mann deutlich älter als die Frau, und einen Hund haben sie auch dabei, sagt Gorzinski-Windhäuser. Vorher finden sich in Gemeinschaftsgräbern die verschiedensten Kombinationen. Sobald es mit dem wirtschaftlichen Denken anfängt, tauchen solche Konstrukte vermehrt auf. Der Anfang vom Ende des Paradieses.